Kein Problem. Bitte schön. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ich heiße Hamidi, ich bin als Assistent Arzt auf dieser Station tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Ja, Herr Doktor, natürlich, natürlich. Aber zuerst, ich stelle ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung für Sie? Ja, aber ich komme, wie lange dauert das? Ich habe starke Beschwerden, Herr Doktor, deswegen. Ganz schnell. Bitte? Ja, entschuldigen, ganz schnell. Nur zwei, drei Fragen. Ah, okay, bitteschön. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Ulrike Heinrich. Ulrike Heinrich. Wie alt sind Sie, Frau Heinrich? Ich bin 56 Jahre alt. 56 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Wann bin ich genau geboren? 28. Juli 1900, was war das? 66. Ja, genau. Und wie groß sind Sie? Bitte? Wie groß sind Sie? Ach so, meine Größe wollen Sie wissen. Ja. Ich bin 1,65 Meter. Und wie viel wiegen Sie? Ich wiege circa, ja, so 78 Kilo. Okay, was führt Sie zu uns? Oh, Herr Doktor, das ist ganz schlimm. Ich habe so Krämpfe im Oberbauch seit 2 Tagen. Ich kann kaum essen. Wo genau im Oberbauch? Also hier in der Mitte, ich glaube, ich vermute mal, dass das der Magen ist. Mitte. Und könnt ihr mir bitte beschreiben diese Schmerzen? Zum Ja, das ist halt Beispiel so krampfartig? krampfartig. Das ist so richtig Krampfartig. krampfartig. Oh, okay. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe das Gefühl, ich muss öfters mal aufstoßen. Und in letzter Zeit habe ich auch Übelkeit. Und gestern Abend habe ich auch einmal erbrochen. Wie viel Mal erbrochen? Gestern einmal. Gestern einmal. Okay, wie sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Auch das ist sehr unterschiedlich. Also im Moment würde ich sagen, so 4 bis 5 oder vielleicht sogar mehr. Und aber manchmal habe ich das Gefühl, auch noch viel stärker. Ja. Okay, sind die Schmerzen nach Essen oder egal? Also ich habe das Gefühl, dass es nach dem Essen sogar schlimmer wird, ja. Limo. Okay, Sie haben gesagt, die Schmerzintensität 4, 5 und manchmal mehr. Ich verstehe, dass die Schmerzen dauerhaft sind. Ja, oder? Ja, seit 2 Tagen, ja, kann man schon sagen, das stimmt. Okay, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, also mein ganzer Bauch tut natürlich weh, ja. Ich bin so aufgebläht, ich kann mich nicht richtig hinsetzen. Ich habe keinen Appetit, ich möchte nichts essen. Ja, und auch manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch sehr eng auf der Brust. Ja, ich kriege schlecht Luft. Okay, haben Sie etwas eingenommen? Ich meine Schmerzmittel. Also ich mag keine Tabletten, ja, deswegen habe ich lange Zeit nichts genommen, aber nachdem die Schmerzen schlimmer wurden, habe ich eine Tablette Paracetamol genommen. Aber das hat nichts geholfen. Okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwann vorher? Früher? Nein, habe ich nicht gehabt, nein. Das ist das erste Mal. Ja, also immer wieder mal so eine leichte Übelkeit, aber das ist jetzt echt ganz, ganz schlimm. Okay, haben Sie Sodbrennen? Seit gestern, ja. Ich merke, wie das so in die Speiseröhre oder bis zum Hals hochzieht. Ja, das stimmt, da habe ich auch, ja. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden begleitet? Das ist nicht so. Atemnot oder? Ja, nein, Atemnot habe ich nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bekomme schlecht Luft, ja, aber im Moment eigentlich nicht. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen oder? Das ist immer das, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Also ich habe letzte Woche waren wir zum Essen eingeladen und da habe ich mich vielleicht ein bisschen habe ich ein bisschen zu viel gegessen, glaube ich. Es gab schönes Essen und auch viel Alkohol. Ich hatte schon längere Zeit nicht so viel gegessen und es waren auch einige scharfe Speisen dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht der Auslöser ist. Ich habe nicht genau gehört. Wann war das? Vor einer Woche. Eine Woche. Und diese Beschwerden seit 2 Tagen, ja? Ja, also seit 2 Tagen sind sie stark, aber es hat vorher schon angefangen. Ja, okay. Okay, ich sage Zusammenfassung, Sie haben seit ungefähr einer Woche eingeladen und Sie haben viele gegessen und getrunken, Alkohol. Wir waren eingeladen zum Essen, nicht wir hatten eingeladen, wir waren eingeladen. Ah, Sie waren eingeladen. Genau. Viele essen und Alkohol trinken. Genau. Und danach, Sie fühlen nicht gut. Sie haben später Schmerzen, Oberbauchschmerzen, die ja manchmal strahlen in ganz Bauch aus. Übelkeit und Sie haben gestern erbrochen. Sie hatten gestern einmal erbrochen. Ja. Und Schmerzintensität 4-5 und manchmal stärker. Sie haben Paracetamol angenommen, aber nicht geholfen. Es hat nicht geholfen, ja. Ja, und diese Beschwerden sind erstmal. Sie hatten keine ähnliche Beschwerden. Nein. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, nein. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Okay. Haben Sie bemerkt, ob Ihr Gewicht verändert? Ich meine in letzter Zeit, letzten Monaten. Achso, ob mein Gewicht verändert hat? Nein, also ich bin eigentlich immer gleich geblieben. Okay, und ich habe eine Frage über die Schmerzen. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Eher langsam. Langsam. Okay. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen und Stuhlgang? Nee, aber wie gesagt, ich bin halt so ziemlich gebläht. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Luft. Aber was mir aufgefallen ist, wenn Sie jetzt nach dem Stuhlgang fragen, heute Morgen hatte ich einen sehr dunklen und schwarzen Stuhlgang. Das war einmal, ja? Ja. Wie ist Ihr Appetit? Ja, jetzt seit 2 Tagen eigentlich ganz schlecht. Gar nicht. Ist Ihnen schwindelig? Schwindel? Schwindelig, nein. Ja. Mir ist nur etwas übel, wie gesagt, und einmal erbrochen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss erbrechen, aber Schwindel habe ich jetzt nicht. Okay, gut. Okay, Frau Heinrich, ich frage über Ihre Gesundheitsgeschichte. Haben Sie Vorerkrankungen oder leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüsenprobleme? Ja, ich habe hohen Blutdruck und ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ja. Seit wann haben Bluthochdruck? Ach, das ist jetzt seit 5, 6 Jahren, glaube ich. Und Schilddrüse? Hypofunktion, ja, Sie haben gesagt. Unterfunktion. Ja. Das habe ich schon seit fast 20 Jahren schon. Seit 20 Jahren? Über 20 Jahre, ja. Über 20. Sonst? Andere Vorkrankungen? Nee, sonst ist alles okay. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nein. Ja, als meine Kinder geboren wurden, hatte ich einen Kaiserschnitt, ja. Aber sonst nicht. Und Sie hatten? Einen Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Wann war das? Bei meinem zweiten Kind. Zweiten Kind. Ungefähr wie viele Jahre? Oh, das sind jetzt 26 Jahre her. Okay. Ist Ihr Impfstatus vollständig? Meine Impfungen, meinen Sie? Ja, Impfungen. Ja, da war ich erst vor kurzem beim Hausarzt, der meinte, die Impfungen sind komplett. Gut. Und haben Sie gegen Corona geimpft? Ich bin geimpft. Ich habe 3 Impfungen bisher und die letzte Impfung ist vor circa 3 Monaten gemacht worden. Gut. Und haben Sie Allergien irgendetwas? Ich habe ein bisschen Hausstauballergie und gegen Nickel habe ich eine Allergie. Nickel. Treiben Sie Sport? Doch, das würde ich gerne machen, aber leider nicht. Nicht. Okay, gut. Okay, Frau Heinrich. Frau Heinrich, rauchen Sie? Nein. Und Sie haben gesagt, Sie haben viele getrunken letzte Woche, aber allgemein, wie viel trinken Sie und was? Was denn? Was meinen Sie, was ich trinke? Alkohol. Ach so. Ja, ich trinke Alkohol, aber jetzt nicht so oft. Ab und zu mal, wie gesagt, ein Wein. Aber letzte Woche beim Essen, da haben wir etwas mehr Wein getrunken. Aber ansonsten trinke ich nicht so viel. Okay, wir können ein bisschen bestimmte sagen. Wie viel trinken Sie täglich? Ich trinke täglich, trinke ich nicht. Vielleicht so zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Ja. Und Wein, ja? Oder auch andere? Nee, nee, ich trinke eher Wein, ja. Wein. Okay. Zwei Glas, ja? Ein Glas, zwei Glas Wein. Ein Glas Wein im Prinzip. Okay. Und okay, Frau Heinrich, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Was meinen Sie mit Drogen? Haschisch, Kokain, Heroin. Ach so, solche Sachen. Ja. Nein, das nehme ich nicht. Ich habe mal früher in meiner Studentenzeit mal ein bisschen Haschisch probiert, aber seitdem nicht mehr. Okay. Einmal, ja? Ja, mehrfach probiert, aber in der jugendlichen Zeit macht ja jeder, ne? Ja, okay. Okay. Leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen? Ja, mein Vater hat Typ 2 Diabetes. Er hat auch noch so Durchblutungsstörungen an seinen Füßen. Und er hat Morbus Parkinson. Bluthochdruck und Parkinson? Ja. Okay, und Mutter? Die hat leider letztes Jahr eine Diagnose bekommen. Sie hat so einen Eierstockkrebs. Eierstock. Und haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, ja. Gut, und ist er gesund? Dem geht's gut, ja, der ist circa 4 Jahre jünger als ich. Der ist sportlich, der ist gesund, der achtet auf seine Gesundheit, also dem geht es gut, ja. Gut. Okay. Frau Heinrich, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrerin. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja. Seit über 35 Jahren. Gut. Haben Sie Kinder? Das haben Sie mich schon gefragt. Ich habe 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ich habe gefragt, Geschwister. Ja. Okay. Geschwister, Entschuldigung. Ja, früher ich habe Geschwister gefragt. Genau, genau. Geschwister war der, ja. Habe ich einen Bruder, habe ich gesagt, und 2 Kinder, ja. Ja, okay. Und leben Sie zusammen? Mit wem? Mit Ihrer Familie? Mit Ihrer Familie? Ja, gut, die Kinder sind natürlich schon aus dem Haus. Ich wohne mit meinem Mann zusammen, ja. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Alltag? Ja, natürlich. Ich meine, Lehrerberuf ist schon sehr anstrengend, aber Stress gibt es immer, aber es macht mir Spaß. Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Okay. Okay, Frau Heinrich, ich habe die wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Vielen Dank. Das war jetzt ein sehr ausführliches Gespräch, aber ist es was Schlimmes? Was meinen Sie? Muss ich mir Sorgen machen? Und, ich möchte Sie bitten, mir jetzt zu helfen, die Schmerzen irgendwie wegzubekommen. Ja, natürlich. Sie müssen bei uns bleiben, weil Sie haben dunklen Stuhlgang und das ist ein bisschen wir müssen das aufklären, die Ursache. Aha. Ja, und was muss ich da machen? Muss ich wirklich hier bleiben? Ich will aber eigentlich nicht im Krankenhaus bleiben. Ja, Sie sind im Krankenhaus. Ja, aber ich will hier nicht bleiben. Ich möchte nur, dass meine Schmerzen weggehen. Ich habe gesagt, Sie haben dunkle Stuhlgang und das ist ein bisschen seriöse Symptom und wir müssen die Ursache wissen. Ja, ist es schlimm? Was bedeutet das, so ein schwarzer Stuhlgang? Wir können jetzt, ich kann nicht bestimmte Diagnose stellen. Ich habe aber verdachte Diagnose. Sie haben Blutung von Ihrem Magen oder Ösophagus oder pardon, okay. Magen oder Darm. Und wir müssen mehr untersuchen. Und was macht man da für eine Untersuchung? Kriege ich einen Ultraschall, oder? Ja, wir körperliche Untersuchen, auch Blutabnahme, Bauchultraschall und gegebenenfalls Endoskopie. Das bedeutet Spiegelung, Magenspiegelung. Ach so, ach je, muss das jetzt sofort sein, oder was? Kann ich das nicht zu Hause machen lassen, bei meinem Hausarzt? Ja, wir machen das morgen, weil Sie müssen einige Stunden ohne essen. Ja, ja. Ja gut, ich habe jetzt schon seit 6 Stunden ja, nichts gegessen. Ja, aber. Ja. Und auf jeden Fall, Sie haben nicht sehr starke Symptome, so die Spiegelung, wir können machen morgen. Oh je, muss ich, also, ja. Kann ich nicht morgen kommen? Ich gehe jetzt heute nach Hause und komme morgen wieder. Ah, nein, nein, weil vielleicht jeden Zeit Sie konnten Hilfe brauchen. Ja, was meinen Sie mit Hilfe? Ist es was Schlimmes? Was passiert denn da? Ja, zum Beispiel sehr starke Schmerzen oder Übelkeit, Erbrechen. Sie haben einmal Erbrechen und das kann noch wieder kommen. Ja, gut, aber starke Übelkeit. Ja. Das habe ich ja schon seit 2 Tagen. Das ist ja, jetzt geht es einigermaßen. Also wie sind Sie, Herr Doktor? Ich möchte eigentlich nicht im Krankenhaus bleiben. Naja, Sie können unterschriftlich. Also ich soll unterschreiben? Unterschreiben. Sie möchten keine bei uns bleiben, aber ich empfehle Ihnen, bei uns zu bleiben. Ja, das ich verstehe Sie nicht. Ja. Ist es was Lebensgefährliches, oder? Nicht lebensgefährlich, aber wir mussten vor Zukunft denken, nicht nur vor diesem Moment. Ja, was kann denn passieren? Können Sie mir das noch mal erklären? Das kann auch noch wieder Blutung machen, passieren. Okay, das heißt, es kann eine Blutung kommen, ja? Ja, Blut kommen, starke Schmerzen oder ich möchte nicht viele erklären, weil ich möchte keine Sorgen machen für Sie. Nein, aber ich möchte schon, dass Sie mir offen und ehrlich erklären, was Ihre Vermutung ist. Ich möchte ja wissen, was ich habe. Okay, dann sage ich, Sie können Blutung noch einmal bekommen. Ich habe auch gesagt, wieder starke Schmerzen und eventuell Perforation, ich weiß nicht. Und wenn Perforation ist, ein bisschen schwierige Komplikation für Ihre Gesundheit. Und was bedeutet Perforation? Das habe ich nicht verstanden. Perforation. Wie kann ich sagen, das auf Deutsch? Perforation. Ist es sowas, dass da irgendwie ein Durchbruch entsteht oder ein Loch entsteht oder was? Loch, ja, Loch in Wade. Und in dem. An der Magenwand. Oder Darm. Ach so, und das ist gefährlich. Oh, das hört sich schon gefährlich. Ja, sehr gefährlich, ja. Sehr gefährlich. Ach, und ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Okay. Und gut, dann, wenn Sie sagen, dass es so schlimm und gefährlich ist, dann bleibe ich natürlich da, aber sehr ungern. Ja, das ist sehr gefährlich und das ist lebensbedrohlich. Wenn, okay. Nee, wenn das so ist, dann bleibe ich natürlich da, Herr Doktor. Okay. Ja, danke schön. Und wir jetzt kolbische Untersuchung durchführen. Ganz schnell und danach wir machen die andere kolbische Untersuchungen. Okay, vielen Dank. Haben Kollegen andere Fragen? Medikament nicht gegeben. Medikamentenanamnese, gell? Ja, Medikamente. Welche Medikamente nehmen Sie bitte? Oh je, welche Erkrankung habe ich nochmal? Ja. Ja, Sie haben Arterielle Hypertonie. Ah, und Schilddrüse war das, genau. Ich nehme Amlodipin, 5 Milligramm. Amlodipin. Genau. Wie viel Milligramm? 5. Einmal, ja? Einmal. Einmal am Morgen, genau. Und gegen die Schilddrüse oder für die Schilddrüse nehme ich Euthyrox 75. Euthyrox? Euthyrox. Euthyrox. Genau. Wie viel Milligramm? Mikrogramm? 75. Mikrogramm, ja? Ich weiß nicht, was es ist. Milligramm sind es, glaube ich, aber Euthyrox 75 steht drauf. Ja, okay. Einmal. Ja. Das nehme ich immer vor dem Frühstück. Ja. Okay. Wie sieht Ihre Erbrochene aus? Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Das war jetzt gestern Abend. Das war halt vom Essen ein bisschen was und so ein bisschen hat übel gerochen. Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, da sind auch ein paar kleine blutige Fäden drin. Ja, das stimmt. Wenn Ihre Bauchschmerzen bekommen, geschieht noch etwas zur selben Zeit, außer Atemnot, ein bisschen Atemnot und enge Gefühl in der Brust. Noch andere, zum Beispiel Schweißigkeit. Also Kaltschweißigkeit meine ich. Kaltschweißigkeit, Herzrasen, Herzstolpern. Ja, ab und zu mal habe ich Herzrasen, das stimmt, wenn Sie das so sagen, aber ansonsten habe ich ja vorhin alles schon gesagt. Dankeschön. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Nein, ich bin jetzt gleich zu Ihnen gekommen, weil die Schmerzen schlimmer geworden sind. Dankeschön. Noch andere Fragen, unsere Kollegen? Keine. Arzt-Geschichte, können wir anfangen, Mohamed? Ja, sofort. Nur eine Minute bitte. Ich organisiere die. Weil hat unsere Oberarzt keine Zeit. Ja, ja. Genau, der Oberarzt muss weg. Okay, dann ich versuche. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ah, unser neuer Kollege. Guten Abend, Dr. Mohamed. Hallo. Hallo, danke schön. Ich würde die neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich, bitteschön, was haben Sie denn für einen Fall? Ihr Name ist Ulrike Heinrich. Sie ist 56 Jahre alt und zwar geboren am 28. Juli 1966. Ja. Sie ist 1,65 Meter groß und wiegt 78 Kilogramm. Okay. Die Patientin hat sich bei uns wegen seit einige Tagen, ungefähr eine Woche, auf getretene, bewegende Schmerzen in Oberbauch, in dem Mitte-Oberbauch, Abigastrium vorgestellt. Sie berichtete, dass die Schmerzintensität 4, 5 und manchmal stärker entspricht, auf der Schmerzskala entspricht. Die Patientin berichtete auch über Übelkeit und Nausea und einmal Emesis gestern mit blutig und Essen Material. Essen Resten, okay. Essen Resten, ja. Sie klagte, dass die Schmerzen sind krampfartig und okay. Und sind langsam aufgetreten. Die Frage nach Ausstrahlung wurde verneint. Oder eigentlich mit Ausstrahlung nach ganz Abdomen, total Abdomen. Aber die Schmerzen konzentriert in Epigastrium. Dagegen hätte sie Paracetamol angenommen, aber ohne Hilfe. Diese Beschwerden habe sie vorherige nicht gehabt. Sie klagte auch über leichte Befnö. Die Frage nach Auslöser ergab eine sehr viele verschiedene Essen und sehr viele Alkohol trinken. Die vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Inappetenz seit 2 Tagen. Mhm. Wasserlassen war unauffällig. Die Patientin gab an, dass der Stuhlgang sei dunkel. Das heißt, sie hat Melena einmal gestern. Auch andere Beschwerden klagte die Patientin über Sodbrennen. Über was? Sodbrennen. Ah. Sodbrennen, ja. Mhm. Ja, und Nachtschweiß, ja. Und Nachtschweiß. Wenn ich Nachtschweiß. An Vorerkrankungen sind bekannt eine arterielle Hypertonie seit 5, 6 Jahren. Dagegen nimmt sie Amlodipin 5 Milligramm einmal morgens. Mhm. Und eine Hypothyreose dagegen seit mehr als 20 Jahren. Dagegen nimmt sie Eotulcon 75 Milligramm, auch einmal morgens. Bei der Patientin wurde Kaiserschnitt oder Cäsarien vor 26 Jahren durchgeführt. Der Impfstatus ist vollständig. Sie ist dreimal gegen Covid-19 geimpft. Allergien berichtete die Patientin über Hausschnupf und Nickelallergie. Sie treibt keinen Sport. Sie, die Frage nach Tabakkonsum wurde verneint. Alkohol, sie trinkt zweimal pro Woche, ein, zwei Glas Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab eine Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie sowie Parkinson bei der Vater. Die Mutter leidet an Eierstockkrebs. Sie hat einen Bruder, der gesund ist. Die soziale Anamnese ergab, die Patientin ist Lehrerin vom Beruf. Sie ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Sie leben alle zusammen mit Stress bei Arbeit. Sie hat reduzierte allgemeinen Zustand. Ja, also sie hat Stress bei der Arbeit, meinen Sie? Ja, Stress bei der Arbeit. Ja. Die Patientin hat reduzierte allgemeinen Zustand und sie ist in einem guten Ernährungszustand. Okay. Was ist nun Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Kollege? Meine Verdachtsdiagnose ist Blutung. Obere, was für eine Blutung? Ja. Genauer beschreiben. Ja, in gastrointestinalen Trakt. Genau. Obere gastrointestinale Blutung oder obere GI-Blutung nennt sich das, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich wegen Ulcus ventriculi oder Ulcus duodeni oder Magenkrebs. Es gibt verschiedene Ursachen für diese gastrointestinale Oberblutung. Blutung. Also Sie sagen, das ist ein Verdacht auf eine obere GI-Blutung. Die Ursachen können natürlich unterschiedlich sein, das ist richtig. Was machen Sie dafür? Ja, zuerst körperliche Untersuchung und dann Blutabnahme. Okay. Und operative Untersuchungen. Welche? Erste Schritt Ultrasonographie des Abdomens. Okay. Ja, und wir bei Ultrasonographie wir ausschließen die Nierenpathologie, Renalpathologie, Leber und pankreatische pathologische Veränderungen. Und als zweiter Schritt wir führen Oesophagogastroduodenoskopie. Sehr gut. Ja. Sehr gut, okay. Ja. Was sind Ihre Differentialdiagnosen? Als Differentialdiagnose kommen in Betracht, wie ich habe gesagt, verschiedene Ursachen für die Blutung. Auch kommen Pankreatitis. Okay. Ja, Hepatozirrhose. Was heißt Hepatozirrhose? Was ist das? Hepatozirrhose. Ach, Zirrhose. Ah, ja. Eine hepatische Zirrhose, eine Leberzirrhose sein. Okay. Leberzirrhose, ja. Okay. Okay, und auch Ösophageal Varizes. Ah, Varizen, Ösophagus Varizen, okay. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Auch können sein Divertikulitis. Ja, Differentialdiagnose Divertikulitis ist mehr im Unterbauch. Ja. Das macht ja keine Blutungen normalerweise. Aber okay. Vielleicht Crohn, Morbus Crohn auch, vielleicht. Ah, okay, die chronisch entzündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn, jawohl. Ja. Okay, sehr gut. Haben die Kollegen noch Fragen? Keine Frage. Dr. Mohammed wird von Woche zu Woche immer besser. MashaAllah. Danke. Sie sind aber immer